Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir haben letztens inshallah ta'ala die 10. Mes'ala erwähnt, oder der 10. Unterschied zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Leuten der Jahiliyyah. Ha? Könntest du dich erinnern? 10. Mes'ala haben wir erwähnt. Heute inshallah ta'ala, wie logisch, ha? Dass wir die Hälfte erwähnen, oder nicht? Tayyib, sagt Sheikh Rahimahullah Ta'ala, Al-Hadiyata Ashar, die 11. Mes'ala, die 11. Sache. Al-Istidlalu bil-Qiyas al-Fasid. Al-Istidlal bil-Qiyas al-Fasid ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Die Ahlul Jahiliyyah, die Leute der Jahiliyyah. Was bedeutet das, wenn wir sagen Ahlul Jahiliyyah? Wer will sagen, aber mit Hand aufheben? Ahlul Jahiliyyah, die Leute der Jahiliyyah. Wer sind diese Leute? Ah, nichts wissen, ah? Andere Baustelle. Was? Ich habe keine Lust mehr, echt. Ich werde wirklich jetzt zumachen und weggehen. Ahlul Jahiliyyah, wer ist das? Die Leute der Jahiliyyah. Okay, die Kuffar, die vor Islam gelebt haben. Oder die Leute, die in der Zeit des Propheten gelebt haben, aber den Islam nicht wollten. Okay? Kuffar, Mushrikin, Ahlul Jahiliyyah. Ja, man kann das auch in bestimmten Fällen sagen in unserer Zeit. Dass du sagst, ich war damals in der Jahiliyyah. Dann habe ich Islam angenommen. Das, bevor du Islam angenommen hast, diese Zeit nennt man Jahiliyyah. Deswegen wirst du immer wieder hören, wie wir sagen, damals in der Jahiliyyah, weißt du, habe ich jemanden die Papen poliert. Damals in der Jahiliyyah, damals, was, vor dem Islam. Ja? Oder damals in Jahiliyyah war das so und so. Okay? Das bedeutet die vorislamische Zeit. Die Leute der Jahiliyyah bedeutet was? Die Leute? Die Leute, die gelebt haben vor dem Islam. Okay? Oder die Leute, die Islam nicht angenommen haben, als er kam. Taib Shabab, barakallahu fikum. Die hatten die Eigenschaft, sie haben versucht, etwas zu argumentieren, etwas zu beweisen, mit einem Qiyas, mit einem ungültigen Qiyas. Okay? Was ist Qiyas? Qiyas bedeutet Ilhaku Fara'in bi Aslin bi Amrin Jami'in beinehuma. Ilhaku ist Fara bi Asl bi Amrin Jami'in beinehuma. Qiyas, die Definition von Qiyas, wenn wir sagen, direkt übersetzt, Qiyas ist was? Analogie. Das bedeutet, dass du eine neu entstandene Mes'ala, eine Abzweigung, dass du sie mit der Aslul Mes'ala, mit der ursprünglichen Mes'ala, dass du sie vergleichst, okay, eine neu entstandene Mes'ala, dass du sie mit deiner ursprünglichen Mes'ala vergleichst, und dass du ihr den gleichen Hukm gibst, wie der ersten ursprünglichen Mes'ala, wegen einer gemeinsamen Eigenschaft, wegen einer gemeinsamen Ille, okay? Wenn dich jetzt jemand fragt, darf man Bier trinken? Damals gab es kein Bier in der Zeit des Propheten. Es gab Wein. Ja? Wein aus Weintrauben. Oder Wein aus Datteln. Okay? Jemand fragt dich, darf man Bier trinken? Damals gab es kein Bier. Ja? Du sagst, okay. Was haben Bier und Wein gemeinsam? Sie haben eine gemeinsame Eigenschaft. Was? Es ist berauschend. Okay? Sie haben einen bestimmten Prozent Alkohol. Wenn man ihn trinkt, wirkt sich, also Bier wirkt sich gleich aus wie Wein. Okay. Wein hat Alkohol, Bier hat auch Alkohol. Hukum von Wein ist haram, also ist Hukum von Bier automatisch auch haram. Okay? Diese Leute der Jahiliyyah, die Kuffar, und wie gesagt, alle diese Eigenschaften waren damals und alle diese Eigenschaften sind auch heute anwesend bei den Leuten der Jahiliyyah. Das muss ich immer wieder wiederholen. Ja? Damit ihr das nicht vergisst. Allah Mustan, das ist schon, ich denke, ich erfülle alle Voraussetzungen, dass ihr bei der Prüfung, wie heißt das, eine gute Note bekommt. Weil ich erwähne diese manche Sachen schon zum tausendsten Mal. Ja? oder nicht? Ja? Und dann muss man eine katastrophale Enttäuschung erleben. Ja? Für die Prüfung dann. Ja? Ah. Khair, inshallah. Taib, diese Leute der Jahiliyyah, diese Kuffar, haben immer eine falsche Analogie oder eine falsche Logik verwendet. Warum? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in entum illa basharum mithluna. Ja? Ihr seid Menschen, so wie wir. Die Kuffar haben immer den Propheten, egal welcher Prophet kam, Nuh alayhi salam oder Musa alayhi salam oder egal welcher Prophet kam, sie haben ihm gesagt, ihr seid Menschen, so wie wir. Und damit haben sie versucht zu beweisen, dass du kein Prophet bist. Dass die Propheten keine Propheten sind. Mit einer falschen Logik. Ihr seid Menschen genauso wie wir. Wieso seid ihr Propheten und wir nicht? Ja, falsche Logik. Aber wir kommen inshallah ta'ala noch zu dieser Logik. Und ihr könnt euch jetzt schon überlegen, ein paar Beispiele, die ihr nennen könntet, inshallah ta'ala, wenn man euch sagt, okay, nenn mir ein Beispiel für ihre falsche Logik. Die falsche Logik der Kuffar. Okay, was sind die Maßstäbe bei ihnen? Wie versuchen sie zu beweisen mit einer falschen Logik? Der Sheikh hier hat zwei Sachen zusammen erwähnt in einer Mes'ela. Al-Hadiyyat Ashar, 11. Mes'ela, wa Thaniyyat Ashar, die 12. Inkaru Qiyasin Sahih. Sie haben abgelehnt den korrekten Qiyas, die korrekte Beweisführung mit Analogie, also mit Qiyas. Oder die gesunde Logik haben sie abgelehnt. Das war ihre Eigenschaft. Aywa. Kannst du noch mal kurz auf Deutsch die Definition von Qiyas? Ilhaku fer'in bil asli. Allahu astal. Ah? Analogisch. Kannst du das, was du sagst? Ilhaku fer' bil asl. Bi amrin jami'in beynehuma. Wie könnte man das? Ilhaq. Ilhaq. Lahiqa bedeutet sich etwas anschließen. Okay, in diesem Sinne, wir sagen das so. Du kannst die Definition auf Deutsch finden im Internet, so viel du willst. Okay? Aber es ist wichtig, dass du sie auf Arabisch lernst, inshallah ta'ala. Ilhaq, was hat Sheikh hier geschrieben? Al-Qiyas huwa ilhaqu fara li aslin li hukmin jami'in baynahuma. Taib. Und dann hat er noch dazu geschrieben, Raji kutub al-usul. Wir lernen jetzt nicht Usul und Fiqh, sondern schau in den Büchern von Usul und tu dich schlau machen, okay? Dass wir jetzt nicht erwähnen, was jetzt Qiyas ist, okay? Weil das wäre Zeitverschwendung, Allah, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wäre nicht Zeitverschwendung in dem Sinne, sondern wir haben jetzt ein anderes Thema, okay? Aber wenn es interessiert, er soll sich selbst erkundigen. Taib, die 12. Eigenschaft der Kuffar war, Inkaru Qiyasin, Al-Qiyas al-Sahih, sie haben die gesunde Logik, die richtige Analogie, haben sie abgelehnt, wollten sie nicht akzeptieren. Naam. Wal-Jamia lihada wa ma qablahu adamu fahmi al-Jamia wal-Farik. Und was ist der Grund für diese vorherige Eigenschaft der Kuffar und diese 12. Eigenschaft der Kuffar? Im Ersten, was machen sie? Sie haben eine falsche Analogie, falsche Logik verwenden sie. Und in den zweiten, richtige Logik, lehnen sie ab. Sie haben ihre eigene Logik. Aber wenn jemand seine eigene Logik ist und das, was wirklich logisch ist, nicht akzeptiert, was ist? Das ist ein Zeichen, dass er nicht normal ist. Verstehst du mich? Wer ist der Erste, der mit Logik begonnen hat? Der Erste, mit Qiyas, mit Analogie. Analogie, Schluss. Der Shaitan, Iblis. Ja? Ana khairun minhu. Ich bin besser als er. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn hast du erschaffen aus Erde. Okay? Der Teufel denkt sich, Feuer ist besser als Erde. Was ist Erde? Erde, Wasser, vermischt mit Erde, das ist Lehm, Gatsch. Und Feuer, wisst ihr, was Feuer ist? Mit Feuer kann man viel machen. Was ist besser, Feuer oder Erde? Hundertprozentig, jeder gesunde Mensch, kluge Mensch, gebildete Mensch würde sagen, Erde ist besser und wertvoller als Feuer. Weil Feuer zerstört nur. Aber das ganze Leben ist aus Erde gewachsen. Alles, alle Pflanzen, Tiere, die sich mit Pflanzen ernähren. Du, der sich von den Tieren und Pflanzen und so weiter und so weiter. Aber wenn Feuer kommt, diese ganzen Waldbrände, Buschbrände, keine Ahnung. Niemand überlöscht alles. Und der Shaitan denkt sich, ich bin besser als er. Mich hat er aus Feuer geschaffen, ihn hat er geschaffen aus Erde. Und diese, seine Analogie, Schluss, hat ihn dazu geführt, dass ihn Allah, der Barakatallah, aus dem Paradies rausschmeißt. Aus Jannah rausschmeißt und ihn verflucht. Wa yazim billah. Verstehst du? Seine Logik verwendet er, Allahu Akbar. Was ist der Grund, dass diese Kuffar so handeln? Sie wissen nicht, Al-Jamia wal-Farik, das ist bei ihnen ganz was anderes. Was ist Jamia? Ah. Jamia und Farik bedeutet Jamia, dass wir die Eigenschaften von zwei Sachen zusammentun. Okay? Wein hat Alkohol, Bier hat Alkohol. Die haben eine gemeinsame Sache. Okay? Und Farik ist zwei Sachen, die man nicht zusammenbringen kann. Das ist Erde, das ist Feuer. Okay? Du kannst jetzt nichts. Womit tust du argumentieren? Khair, Khairun, besser. Ich bin besser. Ich bin besser als Adam. Also Iblis, alayhi la'ne, sagt, ich bin besser als Adam. Warum? Adam hast du aus Erde geschaffen. Und mich hast du geschaffen aus Feuer. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Sie, Al-Jami und Farik, ja, das ist das, was sie in die Irre geführt hat. Inshallah, wir werden hier noch einige Beispiele erwähnen. Sagt Sheikh Hazimi, إذا اختل ركن بشرط من شروطه صار القياس باطلا فاسدا فلا يصح الاستدلال به. Wenn irgendeine Voraussetzung vom Qiyas ausfällt, ist das Argumentieren mit dem Qiyas unmöglich, weil der Qiyas dadurch falsch ist und ungültig ist. Okay? Und da gibt es Voraussetzungen. Voraussetzung für das ist dieses Jamia und Farik, dass die gleiche Eigenschaften haben. Wir können viele neue entscheidende Mesail mit den früheren Mesail in unserer Zeit lösen. Nennt mir irgendein Beispiel, barakallahu fikum. Irgendein Beispiel. Außer Alkohol. Zigaretten. Sind Zigaretten halal oder haram? Oder was ist Hukum von Zigaretten? Oder sind sie Makruh? Oder sind sie halal? Oder sind sie... Zum Beispiel. Es gibt auch andere... Wir brauchen zuerst einen Beweis, dass der Schaden vom Körper haram ist. Okay? Ah. Was haben Zigaretten mit dem Körperschaden gemeinsam? Ja? Körperschaden. Okay, was ist Körperschaden? Was ist Hukum von Körperschaden? Ja? Okay, was ist Beweis dafür? La. Wir brauchen einen Beweis, islamischen Beweis. Ja? وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُكَ. Und wirft euch nicht selbst mit euren Händen ins Verderben. Mach dich nicht selbst kaputt, sozusagen. Ja? Zigaretten machen dich kaputt, oder? Also das Werfen, dass du dich selbst ins Verderben wirfst, dass du dich selbst kaputt machst, ist haram. Beweis, Koran. Halas? Diese Eigenschaft, sich ins Verderben werfen, sich selbst kaputt machen, diese gleiche Eigenschaft können wir finden bei Zigaretten. Deswegen können wir den Hukum von sich selbst zerstören, wo übertragen? Auf Zigaretten. Okay, jemand fragt dich, was ist Hukum von demjenigen, der sein Geld verbrennt? Na, das ist kein Hukum. Es gibt Halal, Haram, Makruh, Esch, Mubah, Mustahab. Okay, Mubah und Mustahab ist Mendub und Mustahab ist das Gleiche. Und Mubah ist das zwischen den beiden Sachen auf den beiden Seiten. Untepat. Gibt's nicht. Al-Muhim. Jemand, der nimmt 5 Euro und verbrennt sie, ist das erlaubt oder nicht erlaubt? Ist verboten. Warum? Israf. Was noch? Kippur. Auch. Schon eine Eigenschaft. Dass jemand, wie zum Beispiel dieses, Subhanallah, es gibt Imaratis, es gibt Videos, Imarati nimmt eine Handvoll Dollar, und nimmt, zündet sie an, in der Wüste, zündet sie an, macht Feuer, dann nimmt er so eine Jezwa und tut Kaffee kochen auf diese Dollarat. Ah, ja. macht, tut Kaffee kochen auf Dollar. Aber liebt nicht die Verschwendung. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala wird den Menschen, wie der Prophet immer sagen, fragen, was er mit seinem Geld gemacht hat, von wo er es hatte und wie er es ausgegeben hat. Okay, alles Argumente und Beweise, die darauf führen, dass das verboten ist. Okay, wenn jetzt jemand 5 Euro nimmt und sie anzündet, ist das eine Haram-Sache. Beweise gibt es aus Koran und Sunna und Ijma und Logik. Okay, wenn jetzt jemand für 5 Euro Zigaretten kauft und sie dann anzündet und sie verbrennt, ist das nicht das Gleiche? Ja, hundertprozentig. Das ist Qiyas. Was ist das? Ist das mein Handy? Nein, das ist ein anderes. Okay. Taib. Dann sagt Sheikh Hazimi, was selber für Dalike, also Grund für den Irrgang in diesem Sinne ist, ey, ennehum yachuduna bil Qiyas al fasid wa yunkiruna al Qiyas al sahih. Ennehum لم يفهموا الجامع والفارق ففرقوا المجتمعات وجمعوا مفترقات. Dann sagt er, الجامع والفارق هي الإلة. هي الإلة in Wirklichkeit. إلة. Was ist إلة الحكم? Grund, wieso, Grund, wieso Allah subhanahu wa ta'ala das zu halal oder zu haram erklärt hat. Und nicht jeder Hukm hat إلة. Manche إلة sind sichtbar für die Menschen. Manche sind unsichtbar. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat Schweinefleisch für haram erklärt. Okay? Gibt es da eine Ille? Einen äußerlichen Grund, den wir sehen können? Es gibt keinen. Es gibt keine Ille. Ja? Wieso ist Schweinefleisch haram? Wird nicht erwähnt in Koran und Sunna. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn zum Beispiel, wenn wir sagen, Tigerfleisch ist haram, was ist der Grund dafür? La, raubt ihr nicht. Echt? La, weil es Reißzähne hat. Okay? Ha? Du hast auch scharfe Zähne. Ha? Stimmt, eine Kuh hat keine Reichzähne. Ja. Kullu zi. Wie geht der Hadith, Barakallahu fikum? Kullu zi mikhlabi mine tayri wa kullu zi. Ja. Esch. Wie geht der Hadith, Barakallahu fikum? Du kennst den Hadith. Kullu zi mikhlabi mine tayr. Alle Vögel mit Krallen. Wa kullu zi Na'bin minas Seb'i oder Sibai. Und alle Raubtiere mit Reißzähnen. Barakallahu fikum. Okay, man kann alayhi salatu wa salam. Wenn wir jetzt also einen Vogel finden, der Dings Krallen hat, mit denen er andere Tiere tötet, hat eine Taube Krallen? Schon, aber die werden nicht zum Töten verwendet, sondern nur zum Spazieren. Okay? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ah. Wenn wir jetzt diese Eigenschaft bei einem Vogel finden, bedeutet das, es ist verboten. Was ist der Grund? Es hat diese Eigenschaft. Okay. Der Grund, dass diese Leute in die Irre gegangen sind, können nicht zwischen diesen Eigenschaften unterscheiden. Ja? Sie geben, wie sagt man das? Sie achten auf eine Sache, die unwichtig ist. Okay? Sie achten auf eine Sache, die unwichtig ist beim Hukm. Wie Iblis. Er hat darauf geachtet, dass sie aus Feuer ist. Ja? Feuer. Und Adam ist aus Erde. Ich bin besser. Verstehst du mich? Er hat mit seiner Logik. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja, inshallah, wir werden noch einige Beispiele, andere Beispiele erwähnen. Taib. Die Kuffar, was haben sie gesagt? In entum illa basharum mithluna. Ja? Wenn ein Prophet kommt und sagt, Allah schickt mich zu euch mit der Botschaft, dass ihr keinen anderen Gott anbetet außer ihm. Und dass ihr das nicht macht, und dass ihr das nicht macht, und dass ihr das nicht macht, und dass ihr so handelt, und so, und so, und so. Ja? Alle Propheten, Hud und Salih und so weiter, und so weiter. Was haben die gesagt, das Volk? In antum illa basharum mithluna. Ihr seid Volk, Menschen, Bescher, Ihr seid Menschen genauso wie wir. Ja? Okay, wenn wir Menschen sind, wie ihr, bedeutet das, wir können keine Propheten sein von Gott? Versteht ihr mich? Was ist für Sie Jamia? Ja, Verbindung zwischen den Menschen und den Propheten. Was ist der Jamia, damit sie so handeln? Ja, was ist die Ille? Was ist der Grund, dass sie so sagen? Ihr seid Bescher und wir sind auch Bescher. Ihr seid Menschen und wir sind auch Menschen. Ja, deswegen könnt ihr keine Propheten sein. Das ist eine falsche Logik. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Es geht nicht darum, ob ihr Menschen seid und wir Menschen sind. Sondern es geht darum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala damit beauftragt, die Risala Allahs zu tragen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Was haben sie verlangt von den Propheten? Sie haben gesagt, hätte Allah gewollt, hätte er Malaika zu uns geschickt und nicht Menschen, so wie wir, ja, die essen, trinken und dann sterben. Ja. Sondern er hätte Malaika geschickt. Aber das ist wiederum eine falsche Analogie, Habibi, falsche Logik. Hätte Allah die Malaika geschickt, würden die Menschen sagen, wir sind keine Malaika, wir können nicht das, was die Malaika machen. Wir können nicht fliegen, wir können nicht uns in Luft auflösen. Die Malaika haben keine Sünden, die Malaika sind Malaika und wir sind Menschen. Der Mensch, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Immer bereit zu diskutieren und zu argumentieren und die Argumente zu manipulieren. Versteht ihr das? Ja? Es geht also nicht darum, ob ihr Menschen seid und wir Menschen sind, sondern es geht darum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit der Risala beauftragt hat. Ja. Halas? Ich habe gehofft, das wird schneller gehen, aber leider. Taib. Dann sagt Sheikh über diese Ayah: جعلوا أنفسهم أصلا والأنبياء فرعا والجامعة البشرية النتيجة بس دي النتيجة أنكم لا تكونون أنبياء ولا رسل لأن لو أراد بعث الرسل لأرسل ملائكة وهذا قياس غير صحيح وأول من قاس هذا القياس الفاسد هو إبليس. Sie haben sich selbst zu Asl gemacht. Wir sind Bescher, wir sind Asl. Okay? Und ihr Propheten, ihr seid Fera. Ihr seid eine neu entstandene Mes'ala. Wal Jamia, was haben wir gemeinsam? Ja? Wir sind beide Bescher, Menschen, Menschlichkeit. Das bedeutet, wenn wir keine Menschen sein können, wenn wir keine Propheten sind, weil wir Menschen sind, könnt ihr auch keine Propheten sein, weil ihr auch Menschen seid. Wie wir. Bei denen ist Jamia. Ja? Was? Bescherie, das Menschliche. Wir sind Menschen und sind keine Propheten. Das bedeutet, ihr könnt auch keine Propheten sein, weil ihr Menschen seid. Ah, und dieser Qiyas ist Batil. Es geht ja nicht darum, ob jemand Mensch ist oder nicht Mensch ist. Du nimmst jetzt zwei Menschen, du kannst ja auch nicht sagen, du kannst nicht reich sein, weil ich bin ein Mensch und ich bin arm. Und du musst auch arm sein, weil du auch ein Mensch bist. Ah? Oder das ist dieser, Allahu Akbar, so ein Qiyas haben die Rassisten. Ah? Wir haben blonde Haare und weiß und blaue Augen. Also sind wir arisch. Ja? Und ihr seid keine Menschen, weil ihr nicht blonde Haare habt. Ja, ja. Und blaue Augen. Ihr seid die kaputte Rasse. Und wir sind die perfekte Rasse. Das ist Logik, die wirklich der Shaitan selbst erfindet. Kommt nicht von Menschen, von Shaitan, von dem Waliyu al-Kafirin. Diejenigen, die ihn als Wali genommen haben, er wird sie, wa yazen billah, in große Dalala führen. Taib, dann erwähnt hier Sheikh noch einige Amthile, Beispiele für einen falschen Qiyas und sagt, die Kuffar sagen, innamal bay'u mithlur riba. Innamal bay'u mithlur riba. Der Handel ist das gleiche wie Zinsen. Okay? Handel ist das gleiche wie Zinsen. Das haben die Kuffar gesagt, ha? Innamal bay'u mithlu riba. Und dann antwortet Allah und sagt: "Wa harrama Allahu, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba." Allah antwortet ihnen auf ihre Aussage. Handeln, kaufen und verkaufen ist das gleiche wie Zinsen. Allah antwortet darauf und sagt: "Allah hat den Handel erlaubt und Zinsen verboten." Okay? Was ist der Grund, dass sie so sagen? Ha? Zum Beispiel, du kaufst dein Handy um 50 Euro. Dann verkaufst du es um 100 Euro. Was hast du gemacht? Du hast dir das Geld erhöht, vergrößert. Dein Geld wurde mehr. Ja? Bei Zinsen. Ich gebe dir 10 Euro. Nein, ich gebe dir 50 Euro. Ich sage, Halas, in einem Monat gibst du mir 100 zurück. Was habe ich gemacht? Ich habe das Geld erhöht. Handeln und Zinsen ist das Gleiche. Aber beim Handeln, was hast du gemacht? Du hast das Handy gekauft. Dann hast du gesucht an jemanden, der es kauft. Dann hast du es ihm verkauft. Ja? Verstehst du mich? Du hast ihn nicht reingelegt. Ja? Das Geld ist nicht gestiegen, sondern es ist gleich geblieben. Oder besser gesagt, der Preis, den du ihm angeboten hast. Er weiß nicht, wie viel du es gekauft hast. Auch wenn er es wüsste. Ich verkaufe dir das um 100 Euro. Ich zwinge dich nicht. Willst du nicht? Halas? Masalama. Ja? Aber bei Zinsen? Du hast nichts getan. Du hast nur was ausgenützt. Seine Not und dein Wohlstand. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allah hat das eine verboten und das andere erlaubt. Aber sie haben nicht darauf geguckt. Sie haben nur darauf geguckt, wie man das Geld vermehrt, mehr macht. Ja. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, Habibi, es ist das Gleiche, ob du jetzt Brot verkaufst oder ob du Alkohol verkaufst. Ja? Weil der Sinn ist der gleiche, dass du verdienst. Und wir sagen, nein, das ist Batil. Was ist das für eine blöde Logik? Ja? Das eine hat Allah erlaubt und das andere hat Allah verboten. Deswegen kannst du nicht so beweisen. Es gibt zum Beispiel solche sogenannte Halal-Geschäfte. Habt ihr das gesehen? Sie verkaufen Halal-Salami, Halal-Käse, Halal-Brot, Halal was weiß ich was. Aber sie verkaufen unter anderem auch alkoholische Getränke. Sie verkaufen Wodka und Wein und Bier. Und wenn du sagst, Rajul, Abi, hey, Abi, ja, ja, Rabbi, nicht Abi. Abi bedeutet auf Türkisch Bruder, Abi. Und Rabbi bedeutet auf Arabisch Dummkopf. Ja, ja, Rabbi, nicht ja, Abi, ja, Rabbi. Warum verkaufst du Alkohol? Ja? Er sagt, ich trinke nicht. Trinken haram, aber verkaufen erlaubt. Wer hat dir das erlaubt? Ja? Versteht ihr? Gibt es oft. Habt ihr wahrscheinlich sicher gesehen. Ja? Oder solche Kebab-Standl irgendwo auf Bahnhof oder irgendwo so. Ja? Steht Halal Kebab. Du guckst, er verkauft Gösser. So eine Ratte. Wallahi. So ein Betrüger, subhanallah, und Manipulant. Tut. Zehn Sorten gibt es, habe ich auch gesehen. Ja? Verkauft Wein und diese ganzen alkoholischen Getränke und, ja. Und wenn du fragst, was ist mit dieser Salami, sag Halal, Abi, Halal. Was ist mit Fleisch, Halal. Was ist mit Wodka? Ja, auch Halal? Subhanallah. Okay, Taib. Dann erwähnt der Sheikh noch einen anderen Beweis für den falschen Qiyas der Kuffar und sagt, Sa'am alladhina kafaru an lan yub'athu. Die Ungläubigen glauben, sie werden nicht zum Leben erweckt. Sie werden nicht wieder zum Leben erweckt. Ja? Warum glauben sie das? Falscher Qiyas, falsche Analogie. Wie? Wer kann mir das sagen? Wenn man tot ist, ist es aus. Ja? Wenn jemand zu Staub wird, wenn die Knochen zu Asche werden, zu Staub, Allah, wie kann jemand wieder zum Leben erwecken? Nenn mir eine Person, die du nimmst jetzt, okay, der zurückgekommen ist. Ihre Logik, ihre Logik, sie verwenden ihre Logik, okay? Ja, Sheikh, reiß dich zusammen, sonst reiß ich dich. Ja. Sie glauben, die Ungläubigen glauben, sie werden nicht wieder zum Leben erweckt. Was ist hier Beweis? Qiyas. Sie sagen, wie geht das? Wie ist es möglich, dass jemand, wenn er gestorben ist und die Maden zerfressen seinen Körper und er wird zu Staub, wie will er wieder zum Leben erwecken? Qiyas, Fazit. Sie haben eine Sache übersehen. Welche? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie das erste Mal aus nichts erschaffen. Aus nichts, sie waren nichts. Ja? Und wieso soll er sie nicht ein zweites Mal erschaffen? Aus was? Yes? Ja? Was ist Steißbein? Aber da unten gibt es einen kleinen, ein Korn ist das, ein winziger Korn, okay, aus dem die Menschen wieder, ja? Was? Auf jeden Fall. Ja? Aber ihre falsche Logik hat sie dazu gebracht, dass sie nicht glauben, ah, wenn ein Mensch jetzt tot ist, ganz besonders, wenn er noch dazu, ist der noch ein bisschen würzt mit Hochmut und Arroganz. Ja? Er sagt, ich habe Medizin studiert, wenn er tot ist, ist er aus, das war's. Der Körper wird langsam, Herz hört auf, Lunge. Ja. Ich kenne niemanden, der von den Toten aufgestanden ist. Ja. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Qiyas, Fasit. Was kann man noch, wie sagt man das? Ihre Logik hat sie in die Irre geführt. Ja? Was? Zum Beispiel bei dem Tier, das gefallen ist und das getötet wurde. Wenn man das Tier schlachtet, dann sieht man. Aywa, das ist doch. Aywa, die Mushrikin sagen zu den Muslimen, ja? Was ist mit euch? Ja? Wenn ihr ein Tier tötet mit Messer, wenn ihr es schlachtet, dann ist das halal. Aber wenn ein Tier, wenn Allah es tötet, sie meinen damit, wenn ein Tier krepiert, dann ist das haram. Wenn Allah ein Tier tötet, Allah, tabaraka wa ta'ala, dann ist das haram. Und wenn du es tötest, du bist ein Mensch, dann ist es halal. Ja? Ja, das ist ihr Beweis, ihr Argument. Wie antwortest du darauf? Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Gesetze also präzise erklärt. Ja? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنهنكة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام alle Sorten, okay, das mit Islam, alle Sorten von Fleischarten, die haram sind. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Allah muss dann. Und es gibt auch natürlich auch andere Gründe wegen dem Schlachten, dass das Blut rausrinnt aus dem Körper. Und wenn ein Tier an irgendeiner Krankheit oder irgendeinem anderen Grund krepiert und das Blut im Körper bleibt. Aywa. Barakallahu fikum. Was kann man noch verwenden, inshallah ta'ala? Ja. Hm? Wenn diese Kuffar sagen zum Beispiel, Schweinefleisch ist nur damals nicht verboten gewesen, weil sie keinen Kühlschrank hatten. Ja. Aywa, sagen sie. Aber dafür brauchen sie einen Beweis. Ja? Sie brauchen einen Beweis dafür. Ja? Allah muss dann. Aber es ist schon ein blödes Argument. Stimmt. Ja? Taib, wo sind wir stehen geblieben? Haben wir noch Zeit? Inshallah ta'ala erwähnen wir die nächste Eigenschaft von ihnen. Also, habt ihr das verstanden? Die Kuffar verwenden ständig irgendeine falsche Logik. Ja? Er versucht immer etwas zu beweisen mit einer falschen Logik. Okay? Auch in unserer Zeit. Was sagen sie? Ja? Zum Beispiel sagen, ja, wir können nicht also den Islam so präzise und so strikt also befolgen und in Tat umsetzen. Warum nicht? Ja, er sagt, wir leben in einer anderen Zeit. Ja? Was ist das für ein Beweis? Was ist der Beweis? Wir leben in einer anderen Zeit, deswegen können wir Sunna nicht befolgen. Subhanallah, was für ein dämliches Argument. Ja? Nein, es geht darum, dass sie was? Sie haben ihre eigene Jamia, ja, ihre eigene Ille. Muss Islam sich der Zeit anpassen? Oder muss sich die Zeit dem Islam anpassen? Ja? Wer muss sich wem anpassen? Was ist Asl und was ist Fara? Was ist Asl? Der Islam. Ja? Egal in welcher Zeit du lebst, du musst Islam praktizieren. Alles? Und nicht, weil du jetzt im 20. 100. Jahrhundert bist, bedeutet das, alles, Islam war damals nur im Mittelalter und jetzt nicht mehr. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Allahu mustan. Das habt ihr verstanden, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Also, wenn jemand zu dir versucht, irgendwas auf eine logische Art und Weise zu argumentieren, ja, dann musst du klug sein und ihn, ja, und ihn immer wieder auf Koran und Sunna zurückbringen. Ja, weil eine Diskussion mit jemandem, wenn er keine Argumente hat aus Koran und Sunna, ja, dann ist es sowieso nicht leicht, mit ihm zu diskutieren. Okay? Aber wenn er logisch, mit Logik denken, also diskutieren möchte, ist das auch erlaubt. Aber mit der Voraussetzung, dass das gesunde Logik ist. Ja? Und nicht irgendeine falsche Logik, wie Iblis. Ich bin besser als Adam. Warum? Ich bin aus Feuer, er ist aus Erde. Feuer ist besser als Erde. Feuer ist aber nicht besser als Erde. Sondern du hast dir das, wie heißt das? Eingebildet. Du bildest dir nur, das, seit wann ist Feuer besser als Erde? Ja? Stimmt's? Alhamdulillah. Nebenbei, wie alt bist du? Okay. Ist mir jetzt was eingefallen, aber Khair, inshallah. Du hättest zwei mehr gesagt. Bald bin ich 22. Da, inshallah. Aywa, erwähnen wir, inshallah, die nächste Eigenschaft der Ahlul Jahiliya. Al-Thalith Ashar, die 13. Eigenschaft. Al-Gulu fil Ulema'i wa Salihin. Die Ahlul Jahiliya haben denn die Eigenschaft, sie übertreiben. Bei wem? Bei Gelehrten, bei ihren Gelehrten übertreiben sie und sie und rechtschaffenen Menschen, sie übertreiben. Und dieses Übertreiben führt in den Kufr. Zweifellos. Wie die Christen, die haben übertrieben bei Isa a.s. Was hat sie? Isa war am Anfang ein Mensch. Okay? Dann wurde er ein besonderer Mensch. Dann wurde er eine Person mit göttlichen Eigenschaften. Dann wurde er der Sohn Gottes höchstpersönlich. Und dann wurde er Gott, wa yazen billah. Übertreiben hat keine Grenzen. Ja? Genauso wie Sufis mit den Propheten und Auliya. Ja? Am Anfang war das ein guter Muslim. Unser Hodja, unser Sheikh, Waliullah. Und dann, halas, einer, der mit Allah Kontakt hat. Ja? Waliullah, einer, den Allah liebt. Okay? Dann jemand, der ständig mit Allah in Kontakt ist. Jemand, der direkt vom Propheten die Religion nimmt. Ja? Deswegen fragst du dich, okay, dieser Sufi, dieser Sheikh von euch, wenn er so gut ist, wieso befolgt er nicht Koran und Sunna? Er sagt, nein, er muss nicht Koran, er nimmt direkt vom Propheten. Ja? Direkt vom Propheten nimmt er muss nicht mehr Koran und Sunna lesen. Er nimmt direkt von Rasulullah. Wenn er einschläft, geht er zum Propheten, besucht ihn in Medina und direkt nimmt er von ihm. Er sagt ihm, du musst nicht mehr beten oder du sollst so machen und so. Wallahi, das ist Akida von Sufis. Wallahi ladim. Yakin. Und ich habe euch erzählt, es gibt Riwayat. Was ist denn eine Riwaya? Überlieferungskette. Okay? Im Hadith. Ha? Die Sufis, ihre Shuyukh, haben ihre eigene Überlieferungskette. Sie sagen, haddathani qalbi an Rabbi. Mein Herz überliefert mir von meinem Gott. Ja? Ja? Gott hat meinem Herz erzählt und Herz erzählt mir. Haddathani qalbi an Rabbi. Allahu Akbar. Ja? Was hat, wohin hat das geführt? In Übertreiben. Ja? Übertreiben führt, was ist mit den Rafida? Bei wem haben sie begonnen zu übertreiben? Bei Ali radiallahu anhu. Zuerst war Ali besser als Muawiyah. Okay, er war besser. Das stimmt. Aber die haben sich nicht bei dieser Sache gehalten, sondern was? Er ist Ahlul Bayt, die Familie des Propheten. Er ist, bis manche kamen und sagen, er hat göttliche Eigenschaften. Er ist Prophet. Er ist, dann sagen sie, Ali ist Gott. Wie Aleviten glauben, Aleviten, Nusayriya, la'anahumullah, la'anan kabira, sie glauben, Ali ist Gott. Aleviten glauben, Ali ist Gott. Aywa. Allahu Akbar. Deswegen gibt es, alhamdulillah, Aspirin. C+ in Syrien jetzt, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aywa. Oder Penicillin gegen Mushrikin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen eine Fetwa. Eine richtige Fetwa. Baseballschläger und drauf schreibst du Fetwa. Und dann gibst du ihnen eine Fetwa. Taib. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ahl al-kitabi la taglu fi dinikum wa la takulu ala Allahi ila al-haq. O ihr Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt nicht über Allah außer Hak. Diese Aya, Allah sagt ausdrücklich, Ja, Ahl al-Kitab, o ihr Leute der Schrift, bedeutet das, dass diese Aya nur für die Leute der Schrift gültet? Ja? Sie sind der Grund, warum Allah das ausspricht. Aber sie gilt auch für Muslime, wenn sie beginnen zu übertreiben in Religion. Übertreiben ist haram. Ja? Jeder, der übertrieben hat, ging in die Irre. Die Schia haben begonnen zu übertreiben in Bezug auf Ali und auf Hussein und wurden Mushrikin. Die Sufis haben begonnen zu übertreiben in Bezug auf Anbiya und Asatiza. Asatiza ist Mehrzahl von Ustaz. Alles? Haben begonnen zu übertreiben bei ihren Schuyuch, bei Ulema, gingen in Dire, wurden Mushrikin. Ja. Khawarij haben begonnen zu übertreiben in was? Ja? Nicht in Tekfir, sondern die haben begonnen zu übertreiben in Bezug auf was? Sie haben ihre eigene Dings genommen. Ja? Ihre eigene Logik sozusagen. Ja? Weißt? Sie ihre eigenen Maßstäbe, Barakallahu fikum, mit denen sie die Ayat auslegen. Ja? Zum Beispiel, sie sagen zu Ali, Inil hukmu illa lillah, das Gesetz oder das Richten gebührt Allah. Und du hast jetzt die Menschen richten lassen zwischen dir und zwischen Muawiyah. Das bedeutet, du bist Kafir, weil du dich mit Allah gleichgestellt hast. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَكْتَتَلُوا فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمْ. Ja, بَيْنَهُمَا. Wenn die Muslime streiten, dann tut's unter ihnen, tut sie versöhnen. Und in anderen Überlieferungen, in einer anderen Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala über denjenigen, der unterwegs zu Mekka, als Muhrim, mit Ihram, ein Hajji, wenn er ein Tier tötet, dann muss wer? Dann müssen zwei aufrechte Muslime in seinem Fall richten, welches Tier er schlachten soll, als Wiedergutmachung für dieses Tier, was er überfahren hat und unterwegs. Das ist Gesetz des Korans. Ja? Du fährst jetzt von Medina, mashallah, fährst nach Mekka. Und unterwegs ein Zebra. Du triffst es mit Auto, es ist tot. Ja? Was musst du machen als Wiedergutmachung? Was? Du musst ein Tier opfern in Mekka, für die Bewohner von Mekka, das den gleichen Wert hat wie ein Zebra. Aber nicht ein wildes Tier, sondern ein Haustier. Was ist so wert wie ein Zebra? Ein? Nein, nicht ein Kamel. Ein Kamel ist viel größer. Eine Kuh, Barakalofik. Eine Kuh. Okay? Eine Ziege nicht. Ein Zebra ist größer als eine. Zebra ist halal zum Essen. Oder? Na, aber die sind nicht auf dem gleichen Maß. Zebra ist besser als Ziege. Und größer und viel größer sogar. Warst du noch nie im Schönbrunn, Allah Edik? Hey! Deswegen war ich überhaupt nicht überrascht, dass du gesagt hast, Ziege. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Wer entscheidet, welches Tier du machst? Das entscheiden zwei aufrechte Muslime. Also das bedeutet, denen zwei ist überlassen, dass sie in deinem Fall richten. Ja? Sie haben ihre eigenen Maßstäbe gehabt, haben die Eier so, haben begonnen zu übertreiben. Allah hat sie in die Irre geführt. Ja? Und dieses Übertreiben ist, wa'yazim billah, eine sehr große Gefahr für jeden. Deswegen hat dieser Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi ein Buch geschrieben, Risale to Jufr, bi'anna guluhu fi takfir, yu'addi ila kufr. Ja? Risale to Jufr, meine einige Brüder haben es so übersetzt wie Risale oder Botschaft von dem Jufr. Ja? Manche haben das übersetzt, derjenige, der sich um jemanden Sorge macht. Der Sorgende sozusagen. Oder der Besorgte, Barakallahu fikum. Ja? Botschaft des Besorgen, des Besorgten, dass das bi'anna guluwa fi takfir yu'addi ila kufr, dass das Übertreiben im Takfir am Ende in den Kufr führt. Ja? Das Übertreiben im Takfir führt am Ende in den Kufr. Auf jeden Fall, jede Art von Übertreiben in Religion ist verboten. Übertreiben ist verboten. Und die Gesetze und Grenzen des Islams in Koran und Sunna. Ja? Wer sie übertretet, ja? Er will etwas mehr machen. Mehr. Das ist verboten. Alles? Diese Leute haben übertrieben bei ihren Ulema. Auch in unserer Zeit gibt es Leute, die übertreiben bei Ulema. Ja? du sagst, Hukm bei diesem Fall ist so und so, das ist Haram, oder das ist verboten, oder das ist Kufr, oder das ist Schirk, oder das ist... Er sagt, ja, aber dieser Scheich hat Fetwa gemacht. Ich sage, okay, dieser Scheich hat Fetwa gemacht. Aber die Beweise sind eindeutig. Er sagt, ja, kennst du dich besser aus als Scheich? Ich sage, nein, das habe ich nicht gesagt. Aber die Beweise sind eindeutig, dass es so ist. Er sagt, ja, aber dieser Scheich ist, der das gesagt hat, er ist auf einem niedrigeren Rang als dieser Scheich. Ha? Ich sage, Habibi, Beweise sind Koran und Sunna. Ja, aber der Scheich hat gesagt. Und dann beginnt er zu übertreiben, Scheich. Ha? Du sagst Koran und Sunna und er sagt, ja, Scheich sagt. Ja? Subhanallah. Sowas gab es, Subhanallah, auch früher. Welcher Sahabi hat das gesagt? Ich sage euch, sagt Allah, Subhanahu wa ta'ala, und sein Prophet. Und ihr sagt mir, Abu Bakr und Omar haben gesagt. Ich habe Angst, dass nicht, was? Dass Allah Steine nicht auf euch herablässt vom Himmel. Ich sage euch, Allah sagt, und der Prophet ist immer sagt, und ihr sagt mir, Abu Bakr, radiallahu anhu, und Omar haben gesagt. Ja? Die Sahaba haben nicht einmal bei Sahaban, bei Abu Bakr und Omar, die Besten dieser Umma, die Besten von Menschheit, sogar bei ihnen haben sie nicht erlaubt, dass man übertreibt. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Und wie ist es dann mit Ulema, Sheikh? Sheikh hat gesagt, nein, du redest gegen Ulema. Nein, ich rede nicht gegen Ulema, aber das ist falsch. Alhamdulillah, diese Sache, das müssen wir, wie sagt man das? Überwinden. Diese Sache und diese Schubha mit den Ulema und Shuyukh, das müssen wir überwinden. Naam, Ahl Sunnah wal Jamaah respektiert ihre Shuyukh. Naam, Ahl Sunnah wal Jamaah hat in der Geschichte niemals Takfir gemacht über ihre Ulema. Aber, wenn ein Alim einen Fehler macht, dann sagt man, das ist falsch. Halas, das ist falsch. Du kommst jetzt und machst irgendeinen Blödsinn. Und ich komme zu dir und sage, das ist falsch. Bedeutet das, ich habe dich beleidigt? Ja? Nein, ich habe dich nicht beleidigt. Ich habe dir nur, das ist die Tatsache. Wenn du beleidigt bist, weil ich dir gesagt habe, du hast einen Fehler gemacht, offensichtlich, ja? Wenn du beleidigt bist, was bist du dann für ein Mensch? Hochmütig, eitel, Eitelkeit nennt man das, gell? Ja? Arrogant. Du akzeptierst nicht die Wahrheit. Verstehst du mich? Verleugnest das, das offensichtliche Barakallahu. Habt ihr das verstanden? Ja. Das ist falsch, das darf man nicht machen. Ja, aber der Scheich hat gesagt. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja? Der Scheich, Rahimahullah Ta'ala, oder Hafizahullah Ta'ala, in keine Hayyan, wenn er lebt. Aber das ist falsch, Habibi. Halas. Ja? Versteht ihr mich? Manche Leute übertreiben, zum Beispiel auch bei Mujahideen. Sie kommen und sagen, die Mujahideen haben so und so gemacht oder gesagt. Ja, das ist falsch. Die haben so und so gemacht und gesagt, Habibi, das ist falsch, nach Koran und Sunna ist nicht so. Ja. Was ist Asl? Was ist Asl? Koran und Sunna oder Ulema und Mujahideen und Salihin und Asatiza und Dekatire und was ist Asl? Koran und Sunna. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja. Und ein Mensch ist so viel wert, so viel er Koran und Sunna folgt und praktiziert. Ja. Und der Name ändert nichts. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Der Name ändert gar nichts. Ja? Früher, als ich klein war, ja, wenn man gut darstellen möchte, weißt du, in der Schule und bei den Freunden und sowas, du schreib dich ein in Boxen. Ja? Du musst gar nicht trainieren, Hauptsache du hast, weißt du, du machst auf Foto, weißt du, da stehen so zwei, weißt du, so Silhouetten, so zwei, ja? Alles, du bist Boxer. Ja? Und du bist so cool. Aber die Tatsache ist, dass du nicht einmal weißt, wie man eine Bandage bindet. Ja. Aber er ist Boxer. Das ist das, was zählt. Ja? Stimmt's? Hamza? Stimmt's? Nix? Du hast nicht zugehört. Deswegen weißt du nicht, wie du antwortest. Soll ich wiederholen, was du sagst? Nein. Nein, bitte nicht. Sonst bekommen die Leute Angst vor dir. Taib. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das erwähnen wir noch und dann hören wir auf mit Allahs Erlaubnis. Okay, ich erwähne diese Ayah inshallah ta'ala. Und ihr sagt mir, was ihr daraus verstanden habt. Und wie könnt ihr diese Aya mit der Mes'ala verbinden, inshallah ta'ala, damit ihr nicht einschläft. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ. Und die Juden sagen, Uzair ist Sohn Gottes. Und die Christen sagen, Messias, Jesus, ist Sohn von Maria, er ist Sohn Gottes. Jesus ist Sohn Gottes. Ja? Wie können wir das mit dieser Eigenschaft der Kuffar, das übertreiben in Bezug auf ihre Ulema und rechtschaffene Menschen, wie können wir Verbindung machen zwischen dieser Aya und dieser Mes'ala? Ja. Die Juden sagen, Uzair ist Sohn Gottes. Ja. Okay. Ah. Die Juden sagen, Uzair ist Sohn Gottes. Und die Christen sagen, Jesus ist Sohn Gottes. Ah. Und wir haben gesagt, die Kuffar hatten die Eigenschaft, sie tun was? Sie übertreiben. Was haben Juden und Christen gemacht? Sie haben übertrieben. In Bezug auf wen? Auf zwei Menschen, auf zwei Propheten. Ja. Dass das, was wir jetzt erwähnt haben, ist das Gegenteil von dem, was wir vorhin erwähnt haben. Ja? Die Muschrikin lehnen die Propheten komplett ab und sagen, ihr seid Menschen, ihr könnt keine Propheten sein. Und die hier sagen, ja, die hat Allah geschickt, weil das, was? Söhne Gottes sind. Die einen untertreiben und lehnen ab und die anderen übertreiben und geben Menschen göttliche Eigenschaften. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Untertreiben und übertreiben. Das Gleiche gibt es auch bei der islamischen Umma heute in unserer Zeit. Oder die, die sich zum Islam bekennen. Untertreiben und übertreiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und zu denen machen, die das islamische Ilm, das islamische Wissen richtig lernen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Namen, Sheikh, Mujahid, Alim, Mufti, das ist kein Beweis für nichts. Verstehst du mich? Ja? Das ist kein Beweis. Das Befolgen, das präzise Befolgen ist ein Beweis. Halas? Ja? Es gibt manche, ich habe euch hier bereits erzählt, ja? Die haben irgendwo auf Videos gesehen, Mujahidin tragen diese Tasbih, diese Kette, so um den Kopf herum, so. Ja? Und jetzt tragen sie das auch. Ja? Was ist das? Ich habe gesehen auf einem Video, ein Bruder, Mashallah, hat so eine Kette, trägt sie hier so, Tasbih, was ist dafür? Ich sage, okay, was soll... Beweisführung? Jalla? Ja. Ja, er ist Mujahide. Das ist aber falsch. Ja? Ist das falsch? Das ist falsch. Ja? Es gibt in Syrien Mujahidin, sie rauchen. Er raucht Zigaretten. Bedeutet das, dass Rauchen ist erlaubt? Nein, Rauchen ist verboten. Er kämpft zwar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ja? Aber das, was er macht, ist eine Sünde. Aber nicht, dass sie auch übertreibt und sagt, er ist kein Mujahid, weil er raucht. Nein, er ist ein Mujahid, aber er raucht. Das eine ist Fadl, eine gute Mashallah-Tat, und das andere ist Haram, verboten. Darf man nicht machen. Ja, aber man muss präzise sein. Man darf nicht sagen, er ist kein Mujahid. Und man darf auch nicht sagen, Rauchen ist erlaubt, weil er das macht. Sondern man muss präzise sein. Alles hat seine Grenzen und Regeln. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.